Kundgabe 2405b. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1942. Erkenntnis. Wahrheit. Schulmäßiges Wissen. Es können die Menschen wohl schulmäßig ein Wissen empfangen, doch immer wird dieses ein Teilwissen sein. Diese oder jene Gebiete betreffen, jedoch immer völlig getrennt voneinander. Ferner wird das Wissen zumeist irdische Dinge berühren, und wo es sich auf geistige Dinge bezieht, werden auch nur Annahmen gelehrt, die nicht bewiesen werden können. Und dieses Schulwissen macht die ganze Weisheit aus. Denn darüber hinaus wagen sich die Menschen nicht, das heißt, verstandesmäßig ergründen können sie nicht, was der Weltweisheit verborgen ist. Und dass ihnen das Wissen auch geistig vermittelt werden kann, glauben sie nicht. Und so begnügen sie sich mit dem, was ihnen menschlicherseits dargeboten wird. Geistiges Wissen aber ist kein Stückwerk, sondern es umfasst alle Gebiete und klärt den Menschen über den Zusammenhang aller Dinge auf. Ein so umfangreiches Wissen kann aber nur von Wesen geboten werden, denen selbst das reichste Wissen eigen ist, denen dieses unentwegt zuströmt und die es so nach weitergeben können. Und dieser Strom, der sich ergießet über das wahrheitverlangende Geistige im Jenseits und auf Erden, ist der Geist Gottes, der sich verbindet mit jeglichem Geistigen, das Gott entgegenstrebt. So wie nun ein Mensch auf Erden sich dem Zustrom des göttlichen Geistes öffnet, kann also tiefstes Wissen ihm vermittelt werden, das irdisches Wissen weit übertrifft, das aber reine Wahrheit ist und sein muss, weil der Geist aus Gott niemals irren kann. Und Aufgabe eines solchen Menschen ist, dieses Wissen als göttliche Wahrheit zu verbreiten, damit die Unwahrheit und der Irrtum verdrängt und die geistige Dunkelheit unter den Menschen gebannt werde. Denn Wissen ist Licht, und Licht ist Leben und Glückseligkeit. Sollen aber die Geschöpfe einst selig werden, so müssen sie unweigerlich aus der geistigen Nacht erlöst werden, was Aufgabe des Menschen ist, der von Gott dazu berufen ist, Lichtträger zu sein auf Erden. Amen.